Und ich trag die Balance passend zu der Alpha-Jack. Wir machen Welle und geben ne Motherfuck. Man was zu schälen, ich regel mit Uppercut. Und du siehst im Chub ne umfallen wie nasser Sack. Also mach keinen falschen Move, Kleiner, denn nur mit einer Line dich zu ficken wäre zu einfach. Was du machst, ist nur für Fotzen, so wie Telly Way. Ich bin für echten Streit und ich will klären das mit Handy-Mails. Ist echt nur Schmodder, was sie bringt. War besonders schon als Kind, misch Wodka, Tonic und Gin. Und ich ficke deine Jay, sie nennt mich King of Pop wie Michael J. Du kriegst ein Klotz an deine Schläfe, man fickt die Cops, ich bleibe straight. Gib Shift und Block, ich zeig wie's geht. Ihr könnt mich ruhig nachmachen, fick nicht so deutschen Rapper, denn sie sind alle Art Rappen. Seid einfach auszutauschen wie Radkappen. Und mit diesen Zeilen fresse ich sie auf, so wie Falafel. Halt dein Maul, schweig, du hast auf Zeit. Und ich schreie so laut rum, bis ihr taub seid. Es geht auf Zeit, geh da raus, zeig, was ich kann. Und schrei rum, bis ihr taub seid. Halt dein Maul, schweig, du hast aus Zeit. Und ich schreie so laut rum, bis ihr taub seid. Es geht auf Zeit, geh da raus, zeig, was ich kann. Und schrei rum, bis ihr taub seid. Und wir machen Lärm, lass uns die Kassen lernen. Und ihr fragt euch immer noch, wo kommt der ganze Hass denn her? Junge, der kommt nicht von irgendwo. Behandelt deutsche Rapper wie Tiere, die in einem Zirkus wohnen. Und du Gangster rennst betrogen durch dein Viertel rum. Biete mir was an und ich dreh deinen Kopf in deinem Viertel rum. Ihr wachen Kopf in deinem Viertel rum. Scheiß auf Ort, trinke lieber einen Viertel rum. Das ist was der Chabo freitags macht, bleibe wach, reite nachts in deine Stadt und deine Chai hat Angst. Beste von Anfang, werb meinen Stress mit der Hand an und gibt es Action, dann sei baller ich Punker. Nur ein Dotz von diesem Chab und die Fotzen liegen da. Ich geb Gas und dann rock ich diesen Part, aha. Ist mir echt egal, was ihr alle von mir denkt. Chaias wollen Fotos machen, fühle mich schon prominent. Halt dein Maul, schweig, du hast auf Zeit. Und ich schreie so laut rum, bis ihr taub seid. Es geht auf Zeit, geh da raus, zeig, was ich kann. Und schrei rum, bis ihr taub seid. Halt dein Maul, schweig, du hast aus Zeit. Und ich schreie so laut rum, bis ihr taub seid. Es geht auf Zeit, geh da raus, zeig, was ich kann. Und schrei rum, bis ihr taub seid.